Kundgabe 5133. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.05.1951. Grelles Licht. Zu hohes Wissen. Schutz des Vaters. Das Auge des Vaters wachet über den Seinen, und er lässet es nicht zu, dass sie in Gefahr kommen, sich selbst zu verlieren. Er steht ihnen in jeder Gefahr zur Seite und zieht sie wieder zu sich zurück, so sie sich blenden ließen und den Weg nicht mehr recht zu erkennen vermögen. Dann geht er als sanftes Licht vor ihnen her, dem sie willig folgen. In der Dunkelheit zu wandeln ist gefährlich für den Wanderer. Ebenso aber ist ein grelles Licht leicht irreführend, weil es das Auge unfähig macht, recht zu erkennen, was ihm in den Weg tritt. Und darum muss sich das Auge erst wieder an die Dunkelheit gewöhnen, bevor es seine Sehkraft wieder hat. Ihr alle wendet euch sehr oft den Blendlichtern zu und laufet daher oft Gefahr, eure Augen zu schwächen. Ihr könnet nicht mehr recht unterscheiden, die Wahrheit vom Irrtum. Das sanfte Licht befriedigt euch nicht und ist doch allein nur für eure Seele tauglich. Ihr seid unablässig bemüht, sie plötzlich in hellstes Licht zu versetzen, was ihr jedoch sehr schadet. Denn sie erkennet dann nichts mehr um sich und irrt hilflos in einem geblendeten Zustand umher. Warum wollet ihr Menschen eindringen in die tiefste Wahrheit, solange euch noch die Fähigkeit mangelt, die Anfangsgründe zu begreifen? Ein solches Licht tut eurem Auge nicht wohl, sondern schwächt es nur. Und so ist auch ein bestimmtes Wissen für die Seele untauglich, weil sie ganz langsam ihrem Reifegrad entsprechend erst eingeführt werden kann, will sie Segen von dem Wissen haben. Darum wachet der Vater über den Seinen und lässet sie oft in Dunkelheit geraten, auf dass sich das Auge wieder stärke und unterscheiden lerne, auf dass Wahrheit und Irrtum wieder erkannt werde von den Menschen, die unfähig zum Erkennen wurden durch eigene Schuld, die mehr Licht verlangten, als ihrer Seele zuträglich ist, und die Gnade im Licht zu wandeln nicht achten. Amen.